lässt sich Gott nicht unbezeuget. Natur und Gnade rät alle Menschen an. Dies alles, alles hat ja Gott getan, dass sich die Himmel auf, auf, auf!